die gibt es Gott sei Dank nicht. Ja, das ist ja froh. Aber das war nun auch noch ein Freitag gewesen. Mhm. Und in dem ersten Moment, wenn man im Krankenhaus wieder zu sich kommt und überhaupt was mitkriegt, das war zwar erst nach einer Woche, aber dann, oh Gott, was ist jetzt los? Jetzt steht dein Auto dort. Klar. Das sind 80 Kilometer weg. Ja. Nun war es auch noch ein Freitag. Du hattest noch drei Leute mit. Wie sind die wohl hingekommen? Also es gehen einem tausend Sachen durch den dann Kopf. Dann hattest du noch die Familie. Du wolltest Wochenende wegfahren. Mhm. Was denn nun alles? Oh Gott, oh Gott. Sag mal, Freddy, nun war das ja ein Arbeitsunfall, ein Betriebsunfall. Hast du denn zumindest etwas Geld bekommen, Entschädigung bekommen? Tja, nee, das sieht leider schlecht aus, denn ich hatte dort schon damals Ärger mit den Versicherungen und seitdem habe ich keine Lebensversicherungen mehr gemacht. Da habe ich gesagt, ach, die bescheißen alle. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt sowas wie eine Risikoversicherung. Naja, es geht ja jetzt gar nicht darum, welche... Jetzt habe ich mir ja versprochen, dass man da irgendwas rauskriegt. Mhm. Ja, aber hast du gedacht, nicht? Ja, aber es könnte ja auch nicht nur über deine Versicherung laufen, sondern über die Versicherung des Arbeitgebers. Das war ja ein ganz regelrechter Betriebsunfall, Arbeitsunfall. Nee, da haben wir uns sogar noch gestritten dran drum um die Arbeitssachen, nicht? Ob das jemand bezahlt und so weiter. Ach du lieber Gott, die paar mal 50. Die Betriebsgewerkschaft oder wie sich das auch immer nennt, die stritten da noch hin und her untereinander und so und es kam nichts bei raus. Wann war das genau? 1995, sagst du? Das war im März 95. Auch im März jetzt. Ne? Dann gibt es jetzt auch deinen dritten Geburtstag beinahe, ne? Kann man sagen. Ja, deinen ja, vierten siebte, Geburtstag. Der März habe ich zusätzlich nochmal. Schön, dass es dann, dass du so viel Glück gehabt hast, Freddy. Ja, und ich muss sagen, also eins finde ich ja super toll, nicht? Hm? Die Firma, wo wir verliehen wurden, bei so einer Zeitfirma verdient man zwar nicht viel, aber die hatte sich nicht mal so schnell um einen bemüht, zu fragen, was überhaupt los ist, wie es einem geht. Als ich dort im Krankenhaus lag, ich war richtig platt, als die Schwester sagte, Telefon, und dann meldete sich der Chef von der Firma, die uns geliehen hatten bei der Leihfirma. Der meldete sich zwei, drei Tage eher wie die Firma, die uns verliehen hatte. So geht's manchmal. Da war ich richtig platt. Also, der hat sich Sorgen gemacht bis ins Unendliche und... Also Freddy, nimm das mit den Narben nicht so schwer, finde ich nicht so schlimm. Du bist gesund und fit, das ist das Allerwichtigste. Ja, alles Gute. Ich auch. Alles Gute. Ja, gut. Und lasst euch was mit eurer Pausenmusik einfallen. Tschüss, Freddy. Ja, tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Sascha. Und Sascha ist 24 Jahre alt. Moin. Moin. Guten Morgen, Jürgen. Sascha. Und zwar geht es darum, um Unfälle. Ja. Und zwar hatte ich mal, also 1993 war es gewesen, hatte so einen Unfall miterlebt. Ein Kollege kam zu mir an, halt hatte am dritten Tag seinen Führerschein und meinte mir, komm, lass uns mal eine Spritztour machen. Ich so, okay, alles klar, kein Problem. Denkt man sich nichts dabei. Ja, und haben wir dann noch halt so einen anderen Kollegen halt abgeholt, 16 Jahre alt war der. Und wir sind dann einfach losgefahren. Wie alt war der Fahrer? Der war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre. 18 Jahre. Genauso alt wie ich. Ich bin jetzt 24. Ja. Und an einer Kreuzung war die Ampel halt ausgeschaltet. Und dann blinkte nur noch das mittlere Licht. Und das heißt dann eigentlich, Achtung, Vorsicht. Ja, genau. Gucken. Und ein Stoppschild war an der Ampel auch noch angebracht. So, er hat den Fleischlaster, der von rechts kam, hat er nicht gesehen. Ein Fleischlaster? Ja, 36 Tonnen schwer. Also den hat er wohl zwar wohl gesehen, aber er hat wohl gedacht, ach, das schaffe ich noch. Und er ist dann direkt in uns reingefahren. Der Fleischlaster? Der Fleischlaster. In euren PKW? In euren PKW. Das waren. Und wo saßt du? Polo 1. Ich saß direkt an der Beifahrerseite. Hab das also direkt mitgekriegt. Also der Wagen fuhr dir quasi direkt in die Seite, in den Arm? Genau. In dem Polo. Und ein Polo, also ist nicht stabil. Nee. Der Wagen rotierte erstmal mit so einem Kreisel um seine eigene Achse. Aber so richtig schnell. Und hinten saß Alexander, 16 Jahre, also der ist aus der Heckscheibe rausgeflogen, stand im Polizeibericht auch drin und dann mit dem Kopf zuerst auf den Boden geknallt. Der war sofort tot. Ja, tot. Ich hatte also eine schwere Schädel-Hirnverletzung. Hirnverletzung. Schädel-Hirnverletzung. Und auf der rechten Seite alle Rippen waren gebrochen. Eine Rippe davon wanderte in der rechten Lunge rein, hatte also ein Loch in der Lunge. Warst du direkt bewusstlos? Ein Oberarmbruch, ja. Ich war im Schädel-Hirn-Trauma dritten Grades. Das ist also, fährt man sofort ins Koma. Bin dann vom Unfallort an zum Krankenhaus geflogen worden mit dem Hubschrauber und war dann einen Monat aus der